Die Vorbereitungskomitees für Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und zum Tag des leuchtenden Sterns wurden jüngst in Algerien und Kongo gegründet. Die Komitees beschlossen, im Zeitraum vom 1. Februar bis zum 15. April durch Massenmedien das heilige revolutionäre Leben von Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihre unvergänglichen Verdienste sowie die Größe des verehrten Marschalls Kim Jong-un weit und breit zu propagieren und bunte politische und kulturelle Veranstaltungen wie Festtreffen, Vorträge und Filmvorführungen zu organisieren. Der Rat der koreanischen Kriegsveteranen und die regionale Gesellschaftsorganisation Borojino in Russland gründeten unlängst gemeinsam das Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns.